نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ja? Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, und wir machen weiter mit der Sira, das wird Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir waren im Jahre 5, im Jahre 5 nach der Auswanderung. تكلمنا بارك الله فيكم على السنة الخامسة، وقلنا أنه من الأحداث المهمة في هذه السنة، الحدث الأول كان غزوة الخندق، والحدث الثاني كانت أو غزوة الأحزاب، والحدث الثاني كان مسألة الإفك. وتكلمنا عن بعض السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم نتابع بارك الله فيكم من الأمور المهمة في هذا، في السنة الخامسة للهجرة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش الأسدية، أخت عبد الله بن جحش رضوان الله عليهما، وهي من أفضل أنساب العرب، أو من أفضل أو من أوسط العرب. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زيد بن حارثة. زيد بن حارثة، يا أخوة، زيد بن حارثة كان يدعى أولا زيد بن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه، يعني جعله ابنه. لما أتى زيد كان هو حر، ففي لما كان مع أهله زيد في قافلة، فهجم على القافلة قطاع الطرق وأخذوا زيد وباعوه في مكة، فصار. وثم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان مولاه، زيد بن حارثة رضوان الله عليه. فلما جاء أهله، جاء أهل زيد يريدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال لهم: إن شاء خذوا وإن شاء يبقى. فقال: لا، أنا أبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال لهم: زيد من اليوم اسمه زيد بن محمد، هو ابني. وطبعا بارك الله فيكم، زيد تزوج زينب بنت جحش رضوان الله عليها، تزوجها. وطبعا بارك الله فيكم، كان يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبطل الإسلام مسألة التبني وقال تعالى: أدعوهم لآبائهم، فطبعا رجع زيد بن حارثة، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الزواج من زينب، ولكن يخفي هذا الأمر، لأنه يعني ماذا سيقول الناس؟ تزوج زوجة ابن التبني، فكانت مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بارك الله فيكم، في قصص واهية وقصص مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا في هذه القضية بالثاني. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قال أنس: نزلت في شأن زينب بن جحش وزيد بن حارثة. وفي رواية: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، يعني لما فيها من عتاب. وهذا من أكبر الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم، يعني الله سبحانه وتعالى أوحى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وانتبهوا، الاسم الوحيد يعني من الصحابة اللي ذكر في القرآن هو اسم زيد الوحيد، وزيد كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فبذلك بارك الله فيكم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب التي كانت زوجة زيد بن حارثة الذي كان يعني يدعى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه القصة فائدتان عظيمتان في هذا الزواج. أولا بارك الله فيكم حرمة يعني إبطال حرمة زوجة الابن المتبنى، يعني كان قبل عندهم حرام هذا ولكن هذا أبطله الإسلام. والثاني القضاء على مسألة الجاهلية والتفاخر بالأنساب والأحساب، أنه من زيد بن حارثة حتى يتزوج زينب بنت جحش من أفضل بيوتات العرب وزيد من هو حتى يتزوجها. فهذه القصة بارك الله فيكم انتبهوا، هناك قصص مكذوبة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه فلذلك خلى زيد يطلقها. وطبعا تعرفوا كلام الناس في كل مكان وكل زمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما كون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زوجات فهذا بارك الله فيكم سنة من سنن الأنبياء، ففي التوراة والإنجيل أن الإنسان إذا تزوج أكثر من زوجات أفضل. إبراهيم عليه السلام كان عنده أكثر من زوجة، سليمان كان عنده أكثر من زوجة، وعندهم كثير يعني في هذا الباب. فسبحان الله، فبعض الناس بارك الله فيكم أراد أن يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال زواجه من زينب رضوان الله عليها، لأنها كانت زوجة زيد بن حارثة، وكان زيد بن حارثة أولا يدعى زيد بن محمد. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. طبعا زينب رضوان الله عليها قالت زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني كل واحد منكم زوجها أهلها، أما أنا الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوجني. وكانت تفخر على بقية النساء بذلك، وطبعا لها فضل عظيم زينب رضوان الله عليها. ولما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها ما لم يولم على غيرها، وكان ذلك سببا في نزول آية الحجاب، كان سبب أحد الأسباب اللي نزلت فيها آية الحجاب. فالبخاري روى عن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، قال فعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك بارك الله لك، فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة اللي هي بارك الله فيكم عتبة الباب السفلى، في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وثم قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طبعا ونزول آية الحجاب من موافقات عمر رضوان الله عليه، قال عمر رضوان الله عليه يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. سنتكلم بارك الله فيكم عن الحجاب بعد الكلام باللغة الألمانية إن شاء الله. بارك الله فيكم. في هذا شون إبا بس فنفت يادة أصلاً دارون فن unserem Propheten محمد صلى الله عليه وسلم gesprochen. Und wir haben über die verschiedenen Ereignisse erklärt. Das war etwas wichtig, die Verbündeten, das bedeutet Raswat al-Ahzab. Und dann Hadithat al-Ifk, dass man Aisha radhiyallahu anha vorgeworfen hat, dass sie etwas Schlechtes getan hätte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und es gab in diesem Jahr sehr viele Ereignisse, unter anderem, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh geheiratet hat, salawatullahi wa salam alaihi. Zainab bint Jahsh, barakallahu fikum, ist eine Frau, die sehr bekannt in den arabischen, sage ich jetzt, Familien ist, weil ihre Familie bekannt war und ihr Bruder ist Abdullah bin Jahsh. في حدا حط هناك إبراهيم بارك الله فيك. Ihr Bruder ist Abdullah bin Jahsh. Der ist einer von den Leuten, die in Uhud getötet worden waren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet, nachdem Zayd bin Haritha sich von ihr scheiden lassen hat. Und das ist wichtig jetzt zu erklären. Wer ist Zayd ibn Haritha? Zayd ibn Haritha war ein kleines Kind und er wurde durch Banditen entführt und man hat ihn in Mekka verkauft. Zayd ist dann der war bei Khadija gewesen und Khadija radhiyallahu anha hat das dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben. Zayd ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geblieben und er war so treu zu ihm. Der Prophet hat ihn gemocht. Eines Tages kam die Familie von Zayd. Sie haben ihn gefunden endlich, weil sie nach ihm gesucht haben. Da kamen sie zum Propheten, sie haben ihm gesagt, wir wollen unseren Sohn. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen, er hat die Wahl. Will er mit euch, dann bitte. Will er bei mir bleiben, dann kann er. Zayd hat gesagt, ich werde niemals dich verlassen und mit anderen Leuten weggehen. Ich bleibe bei dir. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach draußen gegangen und er hat allen Leuten gesagt, ab heute müssen alle wissen, dass Zayd mein Sohn geworden ist. Er hat ihn adoptiert. Und deshalb Zayd ibn Haritha hieß Zayd ibn Muhammad. Später hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht der Vater von einem von euch ist, sondern der ist der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala und der letzte Gesandte und Prophet Allah. Deshalb ist Zayd ibn Haritha hat er wieder seinen Namen bekommen. Nennt sie eure Adoptivsöhne nach ihren Vätern. Deshalb ist er wieder Zayd ibn Haritha. Zayd hat Zainab bin Jahsh geheiratet. Ich meine, Zayd ist nicht bekannt in den Araber, in den Familien von den Arabern. Und Zainab bin Jahsh ist eine Frau von den besten Familien. Deshalb der Islam hat diese Nationalgefühl und Nationalstolz sozusagen, Barakallahu fikum, von Anfang an. Ich würde sagen, ein Wort vielleicht zerstört. Das bedeutet, dass es, der Islam hat das als eklig erklärt, dass die Person Nationalist wird. Und das ist ein Beispiel von diesen vielen Beispielen. Auf jeden Fall, Zayd kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm, oh Prophet, Zayd kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm, oh Prophet, ich habe Problem mit Zainab und sie hat auch Problem mit ihm gehabt. Der Prophet sagte ihm, fürchte Allah und lass Zainab bei dir. Und übrigens, Zayd, der Name von Zayd ist der einzige Name, der im Koran erwähnt worden ist. Von Sahaba, radhiyallahu anhu. Es gibt keinen anderen Namen, der so namentlich genannt worden ist. أفهم فل دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات إن جزات ناين لست داني خاو بايديا أغا دي كنت نشت مامة آلم دا زينب رضوان الله عليه ونسي ودي سب قابس دي شايدهم دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات إن هاخت زنقاب تس إيه زينب هاي راتن زولته الله سبحانه وتعالى هات إن سايشن جيجيبن تس إيه زي هاي راتت أغا دي بروفيت صلى الله عليه وسلم زولته دس إما إم هاخت زنبهالتن دي زولته دات نش فكندن أبا الله سبحانه وتعالى hat ihm sozusagen befohlen, Zeynep zu heiraten. Und Zeynep hat immer den Frauen gesagt, eure Väter, eure Familien haben euch verheiratet, aber Allah hat mir sozusagen, oder hat mich mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verheiraten lassen. Oder dass ich den Propheten heirate. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet. Natürlich diese Orientalisten und andere, die gegen den Islam sind, die haben angefangen, ja, wieso heiratet der Prophet der die Frau von seinem Adoptivsohn und das geht nicht und so weiter. In unserer Religion gibt es keinen Adoptivsohn erstmal und das kann man tun, das kann man machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat natürlich mehrere Frauen gehabt und das hat einen Sinn. Weil wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehrere Frauen hat und die Frauen selber bestätigen, dass er gut ist und dass er die Wahrheit sagt, das ist ein Positivpunkt und nicht negativ. Weil wenn eine Frau mit ihrem Mann Probleme hat, vielleicht erzählt sie anderen Frauen, der macht so und der ist schlecht und so weiter. Deshalb durch diese, sage ich jetzt, mehr Ehe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist es ein Beweis, dass er der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala ist und wie er die Frauen behandelt hat und wie er gut in seinem Haus war. Auf jeden Fall, Zeynep war eine Frau von diesen Frauen und sie ist eine sehr gute Frau gewesen, radwallah alaiha. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum hat Walima gemacht, hat Essen für Zeynep gemacht und sehr viele Leute kamen. Und er hat dort richtig Fleisch und Brot gemacht für die Leute. Und die Sache war so, dass die Leute reinkommen und dann gehen sie weg und dann kommen andere rein. Rein und andere und so weiter. Manche Leute sind geblieben und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte zu seinen Frauen gehen, aber die sind geblieben. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat al-Hijab, Ayat al-Hijab von Surat al-Ahzab, der 53 von Surat al-Ahzab, die Ayah 59 war das bezüglich al-Hijab. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm befohlen, dass die Frauen sich bedecken, dass die Frauen vom Propheten Muhammad sich so von Männern trennen. Und natürlich, das war auch, wie bei al-Bukhari, das war von Umar auch vorgeschlagen. Umar sagte ihm, oh Prophet Muhammad, wieso lässt du die Sache so? Deswegen in diesem Jahr auch nach der Heirat von Zeynep hat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hijab befohlen, dass die Frau sich bedecken und dass sie sozusagen getrennt werden von den Männern. Allah ta'ala a'la wa a'la. Das waren natürlich die Ayat von Surat Al-Ahzab. Barakallahu fikum, Al-Hijab fi Al-Islam Shuri'a Diyanatan, yani hadha din lil nas. والمرأة يجب عليها أن تغطي نفسها. قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الأحزاب بارك الله فيكم الآيات 32-33 وقد كان فيها أمر في الحجاب واحتجاب النساء وفي كذلك الأمر أن المرأة ما تكون سواقة أي ما تكون دائما خارجة إنما تبقى في بيتها. وكذلك في سورة النور قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذه إلا ما ظهر منها اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال أن المرأة تغطي كل جسدها حتى وجهها وكفيها، ومن أهل العلم من يقول أن المرأة تغطي جسمها إلا وجهها وكفيها وقالوا بالاستحباب والخمار هو ما تستر المرأة به رأسها وعنقها هون العنق والجيب لقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني تغطي هكذا. فهذه كان هذا كان في تشريع الحجاب بارك الله فيكم. والحجاب واجب بالقرآن والسنة وإجماع الأمة على المرأة، إنما الاختلاف هو في قضية الوجه والكفين. والراجح أن تغطية الوجه والكفين مستحبة للمرأة وليست بواجبة، هناك من العلم من يقول بالوجوب، ولكن حتى يتبين الإنسان الأمر بارك الله فيكم. إذا المرأة وضع الحجاب befohlen, das wird die Frauen mussten sich dann bedecken und sie mussten sich von den Männern trennen, weil Al-Hijab nicht nur Bedeckung heißt, sondern auch diese Art Trennung zwischen Männern und Frauen. Allah subhanahu wa ta'ala hat das in Surat Al-Ahzab und in Surat Al-Nur herabgesandt, dass die Frauen sich bedecken müssen. Und ich habe schon erzählt, Umar radiallahu alayhi kam zum Propheten, der hat ihm gesagt, oh Prophet, es gibt viele Leute, die zu dir kommen. Und es gibt gute Leute und schlechte Leute. Wieso befiehlst du nicht deine Frauen, dass sie sich bedecken vor den anderen Männern? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt, dass die Frauen sich bedecken und dass sie auch nicht wie Jahiliya, machen. Und das war, barakallahu fikum, das war der Anfang von Al-Hijab und das war im Jahre 5 nach der Auswanderung. Und passt auf, das war nicht sozusagen umsonst, dass das im Jahre 5 war. Das wird, es gab schon 18 Jahre Islam. Es gab 18 Jahre Islam und dann kam Al-Hijab. Das kam nicht von heute auf morgen. Es haben manche Brüder, wenn seine Frau den Islam annimmt, oder wenn eine Frau den Islam annimmt, der will, dass sie am gleichen Tag sich bedeckt. Das geht nicht. Warten ein bisschen langsam. Oder manche Frauen oder manche Brüder, wenn sie den Islam annehmen, dann wollen die Brüder ihm alles erklären. Alles über Islam erklären. Von einem Tag nach dem anderen, der muss alles tun. Das ist langsam. Wo sind wir? Hijab kam 18 Jahre nach Islam. Und nicht, barakallahu fikum, ein Jahr oder zwei Jahre nach dem Islam. Deshalb sollte man aufpassen. Und die Ayat von Surat al-Nur, oder die Ayat von Surat al-Nur, die Surat al-Nur ist die 24. Surah und die Ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِمْ. Al-Jayb, das ist Ausschnitt. Wal-Khimar, das ist, was die Frau auf ihren Kopf trägt. Das wird bedeckt sich von oben und dann nach unten. Allah sagt auch davon, illa ma zahara minha. Das wird, sie zeigen ihren Schmuck nicht, außer was davon scheint. Hier, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten getroffen. Manche sagen, das heißt, die Frau, die muss auch ihr Gesicht und ihre Hände auch bedecken. Das wird von oben, vom Kopf bis zu Füße, alles muss bedeckt sein. Das ist eine Ansicht. Andere Gelehrten sagen, die Frau bedeckt sich von oben bis unten, außer Gesicht und Hände. Sie braucht das nicht zu bedecken. Alles andere muss sie bedecken, auch die Füße muss sie. So, barakallahu fikum, was ist richtiger sozusagen? Oder was ist ar-rajih, das bedeutet, was könnte besser sein? Jetzt, wenn du mich fragst, ich vertrete die Ansicht von den Gelehrten, die sagen, Gesichtbedeckung und Händebedeckung ist eine empfehlenswerte Sache, mustahab. Aber manche, vielleicht fragst du jemand anderen, der wird dir was anderes sagen. Der wird sagen, nein, die Frau muss ihr Gesicht bedecken und ihre Hände. Auf jeden Fall, diese Sache ist umstritten zwischen den Gelehrten des Islam. Und man kann, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang verschiedene Meinungen haben. Wallahu ta'ala ala wa ala. وفي هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان. انتبهوا، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضوان الله عليها، كان اسمها رملة وقيل هند. ولكن هي رملة بنت أبي سفيان. أبو سفيان هو اللي كان زعيم قريش. وكانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان أسلاما وهجر إلى الحبشة، فرزقها الله حبيبة وبها تكنى. ثم تنصر زوجها وبقيت على إسلامها ثم مات. فلما قضت عدتها كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أن يتولى له العقد عليها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما بلغ أباها أبا سفيان زواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الفحل لا يقدع أنفه. يعني هذا كريم، النبي صلى الله عليه وسلم كريم، شلون فليتزوجها. وطبعا بارك الله فيكم، الحكمة من ذلك ليست قضية شهوة، وإنما في حكمة عظيمة في هذا الأمر بارك الله فيكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، لأن زوجها تركها ومات وكانت في أرض هجرة، وكانت بنت أبي سفيان، يعني ما أنا أي بنت، إنما أبوها أبو سفيان زعيم قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وطبعا فيما بعد أسلم أبو سفيان. وفي هذه السنة، انتبهوا الآن، في هذه السنة في اختلاف، قيل أن الحج فرض في السنة الخامسة، طبعا هذا الأمر فيه خلاف. وفي هذه السنة أيضا توفي سعد بن معاذ رضوان الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. قيل الاهتزاز كان ترحيبا بروحه وفرحا به، والله تعالى أعلى وأعلم. وبذلك ننتهي بارك الله فيكم من السنة الخامسة للهجرة. بارك الله فيكم. عندي زميان من تكف إبراهيم سون فوقم شو؟ ناين طيب عندي زميان أخذ بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان جهي غتت. أم حبيبة is the daughter von Abu Sufyan, the Führer von Mekka. Und derjenige, der gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekämpft hat, pass auf, seine Tochter hat den Islam angenommen. Und sie hat Ubaydullah ibn Jahsh geheiratet und sie ist nach Abyssinien ausgewandert mit ihm. Und sie ist dort geblieben und sie hat dort Habiba bekommen, ihre Tochter. Aber ihr Mann hat den Islam verlassen dort. Und später ist er gestorben. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie geheiratet. Als sozusagen als ein Trost für sie und als eine Verbindung mit einer Frau, die für Allah subhanahu wa ta'ala ausgewandert ist. Und natürlich, sie ist nicht normale Frau, sie ist die Tochter von Abu Sufyan, der Führer von Mekka. Also barakallahu fikum, war das wichtig. Als Abu Sufyan gehört hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie geheiratet hat, der hat gesagt: Ja, was soll ich sagen? Der ist ein großzügiger Mann, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, die hat das akzeptiert selber. Und subhanallah, barakallahu fikum, schaut mal, der Vater kämpft gegen den Islam und die Tochter wandert aus Abyssinien aus. Subhanallah. Und in diesem Jahr auch, das sind unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten. Manche Gelehrten sagen, in diesem Jahr auch wurde Al-Hajj offenbart. Das bedeutet mit der Pilgerreise. Aber später hat man gepilgert. Manche Gelehrten sagen in diesem Jahr, andere Gelehrten sagen im Jahre 6 wie Al-Shafi'i, und manche sagen im Jahre 9 wurde Al-Hajj herab oder offenbart. Und in diesem Jahr auch starb Sa'd ibn Mu'adh, weil er in Khandaq verletzt worden war, und Sa'd radhiyallahu alayhi starb an Folgen von einer Verletzung. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala bebte wegen Sterbens von Sa'd ibn Mu'adh. Man sagt von den Gelehrten, dass das Beben vom Thron Allah subhanahu wa ta'ala war ein Zeichen der Freude weil seine Seele sozusagen aufgehoben ist zum Paradies. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und somit barakallahu fikum. Andere sagen, nein, sei schwabal, weil diese Person so wichtig war und so ein richtiger Gläubiger war, Sa'd ibn Mu'adh. Natürlich, der hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterstützt und der hat alles mitgemacht für die Muslime, radwallahu alaihi. Und er hat das Urteil, der hat sozusagen, der war der Richter zwischen den Juden und den Muslimen. Ja, und ihn akzeptiert auch die Juden, dass er zwischen ihnen richtet. Und der Prophet Muhammad sagte, لَقَدْ حَكَمْتَ بِهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ. Also du hast das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala getroffen in dieser Sache. Das ist, barakallahu fikum, das fünfte Jahr nach Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das nächste Mal, inshallah, fangen wir, bi'ilmi ta'ala, mit der fangen wir mit dem sechsten Jahr, und das ist auch ein bisschen lang. Da brauchen wir 3-4 Unterrichte dafür, weil wir dann über Al-Khamr sprechen werden und über Sulh al-Hudaybiyah. Und das ist natürlich, das ist ein Jahr, das sechste Jahr nach der Auswanderung, was natürlich sehr Erlebnisse oder ereignisreich war. بارك الله فيكم جزاكم الله خير مك الله سبحانه وتعالى فمن وش أنيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا واحد يد شكرا لوجودك.